Sozialdemokratische Partei hat vielfältig dazu aufgefordert, dass die Bundesregierung die Kosten der deutschen Einheit beziffert. Wieso seid ihr jetzt heute Abend zum Alexanderplatz gekommen? Weil wir alles miterleben wollen, ja? Die D-Mark ist gekommen, wollen wir miterleben, was so passiert hier war. Ist da die Stunde Null für uns. Es beginnt ein neues Leben. Und das ist schön. Da haben wir 40 Jahre drauf gewartet. Spaß statt Zukunft. Frau Sachse, McDonald's kommt jetzt auch in die DDR. Warum erst zu spät? Jugendkultur im Deutschland der 90er Jahre. Hyper, hyper! Feature von Meinert Stark. Also wir warten lieber ab, was da kommt. Und man weiß nicht, wie es weitergeht. Und bevor es wirklich weitergeht, erkennbar, wie wir es uns wünschen, tun wir am besten gar nichts. Der Anfang der 90er war so eine Aufbruchsstimmung. Dann hieß es was, das Ende der Geschichte, weil dieser große Konflikt, dieser kalte Krieg, der war ja vorbei. Und diese ganzen 90er Jahre, ja, gab es kein eindeutiges Gut und Böse. Dieses Hineinleben in den Kapitalismus, das Erfahren und Zurechtkommen in dieser neuen Gesellschaftsform, das war im Prinzip das Prägende der 90er, ja. Die 90er waren eine harte Zeit. Ich hatte viel Ärger mit Gangs, weil die irgendwie Schwarze und Amerikaner nicht mochten. Habe mich nicht sicher gefühlt in der Zeit. Was damals passiert ist, Anfang der 90er Jahre, haben wir, glaube ich, damals gar nicht so richtig mitgekriegt, weil das alles ein unglaublicher Film war, in dem wir waren. Rockshow der Superlative mitten in Berlin, früher Potsdamer Platz, dann Niemandsland und Todesstreifen. The Wall, diesmal eine ganz und gar künstliche Mauer, die am Ende fällt, so wie die wirkliche Mauer im November. Ja, ich bin begeistert, baut mich auf, hab noch nichts Besseres gesehen, nichts in der Dimension. Im Fernsehen sicher eine gute Show mit starker Message. Auf dem Platz ein Riesenflop, der beinahe im Staub untergegangen wäre. Es geht nicht darum, dem Mainstream zu entsprechen oder einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen. Also das war ganz wichtig und das ist immer noch wichtig. Über Zukunft haben wir nie geredet. So. Also ich hatte nie konkrete Zukunftspläne, wie mein Leben aussehen wird in einer bestimmten Zeit. Sondern ich habe das immer so genommen, wie es kam. Für mich war immer klar, Musik, was anderes gibt es gar nicht. Ich kann auch nichts anderes. Hi, mein Name ist Chris. Ich bin 1978 in Texas geboren. Bin seit 1983 in Berlin zu Hause und war in der Hip-Hop-Szene von Anfang an mit dabei. Also, ich bin Hannah. Ich kam 1978 in Ost-Berlin zur Welt, war erst Punk und später Skin Girl. Ich heiße Oliver, bin Jahrgang 72. Geboren in Schwerin und war unterwegs in der Szene für elektronische Musik. Also mein Name ist Moritz, ich bin 1975 in Ost-Berlin geboren und würde mich eher so der Punkrock- und Grunge-Musikszene zuordnen. Ich bin Linda, ich bin 1972 in West-Berlin geboren und ich habe mich eigentlich nie richtig festgelegt, sondern mir so alle Szenen mal angeschaut. Ich bin Sebastian Krumbiegel und ich singe seit 20 Jahren bei meiner Lieblingsband, den Prinzen. Du musst gemein sein in dieser Welt. Du musst ein Schwein sein. You are looking at Berlin live. A Berlin that in 9 minutes time will again be the capital of a reunified Germany. Ellenbogengesellschaft. Konsum. Was da alles über uns hereinbrach. Liebe Landsleute, in wenigen Stunden wird ein Traum Wirklichkeit. Nach über 40 bitteren Jahren der Teilung ist Deutschland, unser Vaterland, wieder vereint. Also ich habe die Wiedervereinigung aus damaliger Sicht nicht als ein positives Ereignis wahrgenommen. Es ist ungewöhnlich, dass sich ein Staat freiwillig aus der Geschichte verabschiedet. Wollen wir die Einheit und Freiheit Deutschlands vollenden? Für unsere Aufgaben sind wir uns der Verantwortung vor Gott und den Menschen bewusst. Wir wollen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen. Jetzt muss die Nationalbank. Der 3. Oktober 1990, den erinnere ich als sehr goldenen Oktobertag. Und wir waren auf dieser Demonstration gegen die Wiedervereinigung, weil wir uns ja auch anderes erhofft hatten. Wir hatten Angst vor dem Nationalismus, wir hatten Angst vor Großdeutschland. Ich weiß nicht mehr genau, wo die lang führte, aber sie endete, glaube ich, am Alex. Und dann kamen die Wasserwerfer und dann bin ich ganz schnell verschwunden. Mit der Ausweitung des Bullenapparats auf DDR-Territorium fielen auch unsere Freiräume. Für die Nacht vom 2. auf den 3. Oktober verordneten die alten, neuen Herren über Großdeutschland Jubelfeierlichkeiten im Herzen Berlins. Zwischen Reichstag, Brandenburger Tor und Alexanderplatz sollte der endgültige Sieg der freien Marktwirtschaft mit Deutschlandfahnen, Nationalhymne und Volksfest begossen werden. Unterm Strich mit allen Für und Wider, erstmal Wiedervereinigung, klasse. Wunderbar, dass es die DDR so nicht mehr gibt. Bedingt, denke ich, auch durch mein Elternhaus hatte ich persönlich keine Angst davor. Sondern eher so, ach, jetzt wird's gut. Gut schon alles. Ja, es muss meine erste Wahl gewesen sein. Ich war wahnsinnig sauer auf die Ossis. Ich glaube, Helmut Kohl wäre ohne Wiedervereinigung nicht wiedergewählt worden, ohne die Stimmen der Ostbürger. For every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot him in their motherfucking face. Musik hat für mich eine Riesenrolle gespielt, weil ich das Gefühl habe, die Musik hat meinen Charakter geprägt. Was letztendlich immer da war, ist die Musik, und zwar Punkrock. Die ganze Wut und so, die dahinter ist. Bis heute. Also später heute. Meine Mutter hat es Fuck-Musik genannt, weil jedes dritte Wort Fuck war. Mach die Fuck-Musik aus! Tonight we get even. Am Anfang habe ich dunkle Sachen gehört, schnelle, harte Sachen, also Bad Religion und New Model Army. Und Pixies, das waren noch so Sachen, die aus den 80ern so rüberkamen. Dann kam Grunge. Laut, jedes Lied auswendig gelernt. Nur Ärger mit den Nachbarn. Das war eine super Zeit. Also. Thomanerchor, klassische Ausbildung. Johann Sebastian Bach, 2 Stunden am Tag gesungen. Die beste Schule, die man haben kann, um Musik in irgendeiner Weise zu lernen. Ich hatte das Gefühl, alle Musik ist eigentlich schon erfunden worden. Da kann eigentlich nichts Neues mehr kommen. Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Du schreibst eben die Texte, die dir in den Sinn kommen. Und gerade damals, ich wär so gerne Millionär, das war eben Anfang der 90er Jahre, da ging es uns finanziell wirklich nicht gut. Und da war das sozusagen ein aus dem Leben gegriffener Aufschrei, der in irgendeiner Weise natürlich lustig war, aber der trotzdem auch sehr ernst gemeint war. Musik war mein Lebensinhalt. Keine Ahnung. Hits funktionieren, Hits sind ein Geschenk, Hits sind großartig. Hauptsache die Musik war nicht Mainstream, keine Chartscheiße. Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär. Millionär ist schon ganz cool. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nur wenige Stunden nach dem Scheitern der Gespräche zur Beilegung des Grenzkonflikts haben irakische Truppen heute Kuwait überfallen und das kleine Scheichtum am Persischen Golf besetzt. Ich erinnere mich an diesen Einmarsch von Saddam Husseins Armee nach Kuwait. Und ich fand es sehr zwiespältig, weil einerseits wusste ich, Saddam Hussein ist ein Diktator. Und andererseits, dass sich plötzlich die Amerikaner so fürchterlich darüber aufregen, wo sie doch Saddam Hussein vorher unterstützt haben. Ja, also es war ganz klar, dass es ums Öl ging. Die haben denen doch eine Deadline gesetzt. Bis da und da müssen sie irgendwas machen. es gab so ein Ultimatum und das haben sie dann verstreichen lassen und dann lief doch richtig die Uhr runter. Dann habe ich morgens um 4 oder so wäre das ausgelaufen und habe ich richtig vorm Fernseher gesehen und habe gesehen, wie der Krieg angefangen hat. Damals war die Wahrnehmung so, okay, der Krieg könnte ja irgendeinen Sinn haben oder was weiß ich. Heutzutage ist da nur Ablehnung da. Wir sind als Schule geschlossen zur Anti-Golf-Kriegsdemo. Und wir haben dann in der U-Bahn Give Peace a Chance gesungen und waren alle sehr beseelt von unserem Antikriegsengagement und sind dann U-Bahn Alexanderplatz ausgestiegen und waren vielleicht so 100 Leute und sind losgelaufen und schon waren wir eine Demo. A Tune for Bosnia. Lied für Bosnien. By Joseph Brodsky. As you pour yourself a scotch, trinkst du einen Whisky pur, crush a roach, isst einen Fisch, or check your watch, schaust nach der Uhr, as your hand adjusts your tie, richtest deinen Schlips dir heute, people die, sterben Leute. In the towns with funny Städte names, mit obskuren Namen, hit by bullets, bombardiert, caught in flames, gehen auf in Flammen. By and large, not niemand knowing weiß why, um das Warum, people die. Doch die Menschen kommen um. Das hat mich auch beängstigt in irgendeiner Weise. Und ich fand eigentlich fast noch schlimmer dann wirklich den Jugoslawienkrieg. Weil erstens, weil wir mit drin hingen als Deutsche, als Deutschland. Und zweitens, weil es eben auch so nah dran war, dass wir da selbst eine Rolle gespielt haben als Deutsche. Das hat mich wirklich immer, also das hat mich beschämt. Das hat mich irgendwie wütend und traurig und irgendwie beschämt. Who is Elvis? Die meisten Clubs zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie gewandert sind. Also WMF, ja, der Ursprungsname kommt ja auch daher, dass es im WMF-Gebäude war, von dieser Besteckfirma. Und immer wenn der Mietvertrag gekündigt wurde, haben sich diese Betreiber was anderes gesucht. Und dazu kamen halt nach der Wende diese ungeklärten Besitztumsverhältnisse mit diesen ganzen Locations. Irgendwelche Industrieanlagen, die nicht mehr genutzt wurden, wo dann illegal Partys stattfanden. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil dadurch hatte das auch ein gewisses Flair. Das ging über Mundpropaganda rum und dann ist man hingegangen und über einen Hinterhof, da standen dann drei Kerzen auf irgendeiner Treppe, die nach unten führte. Das war dann das Zeichen, da ist der Club. Die Musik spielte gar nicht so eine große Rolle. Es war eigentlich eher das Geheimnisvolle, diesen Ort zu finden und dabei gewesen zu sein. Und weil man nie weiß, wann es geschlossen wird, wann die Baupolizei kommt. Die waren ja auch alle nicht unbedingt so sicher, die Clubs. Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück. Und ich träum davon in jedem Augenblick. Unsere allererste Tour, die wir gemacht haben, haben wir zusammen mit Lindenberg gemacht. War damals, glaube ich, auch eine sehr exzessive Zeit für ihn, weil er damals wirklich, also wenn man ihn heute nach dieser Zeit fragt, nach der Tour, sagte, ach, weißt du, 90er Jahre, kann ich mich eigentlich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Irgendwo auf der Welt ist ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick. Wir waren da nicht Vorband, sondern wir waren Gäste in diesem Programm, waren nach 20 Minuten das erste Mal dran und wir sind damals extrem wohlwollend von den Leuten aufgenommen worden, weil also erstens mal lag das an der Fairness von Lindenberg, dass er uns nicht als Vorband verbraten hat, sondern dass er irgendwann dann eben sagte, und jetzt meine Freunde aus der ehemaligen DDR und eben die Prinzen und dann war da große Freude im Publikum und das war für uns der Hammer, vor 8000 Leuten die Sachen singen zu können, die wir eben gemacht haben. Zum Himmel an, irgendwo, irgendwie, irgendwann. Die Hip-Hop-Club-Szene in Berlin habe ich von Anfang an miterlebt. Ganz am Anfang gab es das Starlight auf der Kaserne. Da gab es in Berlin öffentlich noch überhaupt gar keinen Hip-Hop-Club. Der erste Hip-Hop-Club war dann das Studio 56. Danach kam das Future, danach kam das Afro Negro, was dann One Way hieß, und dann explodiert es. It's beginning to look a lot like wood. Follow my every step, take notes on how I crep. I was about to go in depth. This is the way I creep my season, here's my ghetto rep. Wir waren definitiv oft auf Konzerten. Ich glaube, in der Kulturbrauerei waren relativ häufig Sachen, gerade Richtung Ska. Und auf so kleineren Punk- und Skin-Konzerten. Also Violet Heart war damals auch schon, genau. SO36 auf jeden Fall, oh. Rückblickend für mich erinnere ich die 90er als sehr dunkel, weil man immer in irgendeinem Keller war. Der Knack hatte die Besonderheit, dass man unten in der Damenwäsche richtig harte Musik hören konnte und oben auf der obersten Tanzfläche war dann so Pop und Rock ganz normal und so haben wir immer gewechselt. Unten haben wir den Boden sauber gemacht mit dem Headbanken und oben konnte man sich so ein bisschen ausruhen. Beim Punkrock, na klar, pokst du als Frau auch mit, ordentlich. Meine Skin-Girls, glaube ich nicht, die standen immer irgendwie apart mit so einer Handtasche und haben im Takt geklatscht. Techno ohne Tanzen geht nicht. Auf irgendwelchen Raves, da hat man zusammen getanzt, mit Arme hoch. Rhythmisch gezappelt, abgezappelt. Das ist auch nicht so wie bei anderen Diskotheken oder Konzerten oder so, wo man eben mal für eine halbe Stunde auf die Tanzfläche geht, sondern hat es auch Leute gegeben, die mal 10 Stunden am Stück durchgetanzt haben. Wenn man irgendwie interessante Frauen gesehen hat, dann habe ich mich auch in der Richtung bewegt und habe die halt auch angetanzt und habe halt meinen Balztanz klar gemacht. Jeder hat für sich getanzt. Aber ich will auch nicht angebaggert werden beim Tanzen. Nicht zwingend. Anbaggern kann man dann am Tresen, wenn man sich was zu trinken holt. Oder an einer Kloschlange oder so. Locken Sie mich nicht in Maulschlachten. Sie wissen doch, ich kann es. In seiner Rede kam Biermann dann nach längeren Ausführungen über Büchner und Brecht auf die Situation in Deutschland nach der Einigung. Ich sah dieser Tage im Fernsehen Dokumentaraufnahmen von einem Aufmarsch in Dresden. Ein Nazilied wurde gebrüllt, Sieg Heil, Sieg Heil und immer wieder der Hitlergruß. Vorneweg frisch bundesrepublikanisierte VP- und Stasi-Bullen mit ihren nagelneuen Westhelmen und Plastikschilden und Knüppeln, sie eskortierten die johlenden Heil-Hitler-Sachsen. Warum bloß schreiten Sie nicht ein? Fragte verzweifelt der Fernsehreporter aus Köln, den Einsatzleiter der Polizei. Wieso? Widersprach der Beamte und Ritter des Knüppelkampfes in seinem gemütlichsten Sächsisch. Die Demonstration dieser Bürger ist ordentlich angemeldet und wir schützen sie. Aber die rufen doch faschistische Losungen und machen den Hitlergruß. So, sagte der Oberbulle, ich sehe nicht. Achtung, hier spricht die Polizei. Ich fordere Sie nochmals auf, alle unbeteiligten Personen, entfernen Sie sich vom Ort des Geschehens. Bitte behindern Sie uns nicht unsere Arbeit. Das war ja für mich das Erschreckende. Dass das Leute waren, die da gelebt haben. Dieses berühmte Bild mit diesem Mann in der bepinkelten Jogginghose da Rostock-Lichtenhagen. Das war nicht irgendwie der Nazi-Mob, sondern das war der ganz normale Mensch von nebenan. Ne? Nach etwa 1,5 Stunden zogen sich die Polizeikräfte zurück. Den Randalierern bot sich plötzlich die Chance zur Stürmung des Heimes. Gegen 22 Uhr flogen Molotow-Cocktails in die Fenster des Gebäudes. Ein harter Kern von etwa 70 Radikalen setzte zahlreiche Wohnungen in Brand. Die Polizei war weit und breit nicht zu sehen. Dann kamen Vietnamesen und haben gerufen, die Faschos sind im Haus, die Faschos sind im Haus. Daraufhin sind die Frauen und Kinder übers Dach. Und die Leute unten haben geschrien, noch springen, springen. Und die Polizei war nicht da. Und die haben 2 Stunden versucht, 110 in Rostock 112 anzurufen. Und es kam keine Hilfe. Man hat uns da allein gelassen, regelrecht allein gelassen. Schwangere Frauen, Babys, kleine Kinder, alles Vietnamesen, alle haben geweint. Okay, in Rostock, da war ein Angriff, okay, und hier und da. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, es gibt noch Angriffe und bla bla bla, aber vereinzelt. So wie es manchmal ältere Menschen gaben, die mich irgendwie so angeguckt haben, dass ich gemerkt habe, dass ich schwarz bin oder anders aussehe. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Gesellschaft an sich noch rassistisch ist irgendwie. Die neue Woche war eine halbe Stunde alt, da wurde der Feuerwehr in Mölln ein Brand gemeldet. Nichts Ungewöhnliches, doch der Anrufer verabschiedete sich mit Hitlergruß. Ich habe geschlafen, bin durch irgendwas aufgewacht, habe da rausgeguckt und habe gesehen, dass das Haus in Flammen stand. Vier alkoholisierte junge Männer stecken in Solingen ein Wohnhaus in Brand, in dem Türken leben. Zwei Frauen und drei Kinder sterben in den Flammen. Mehrere Menschen erleiden schwerste Verbrennungen. Naja, da gab es halt diese ganzen scheiß Nazis, ne? Und da haben die immer so an einer Haltestelle gesessen. Und wenn irgendwelches alternatives Publikum in der Straßenbahn gesessen haben, haben sie die rausgezerrt. Oder sind mehrere Mal mit eingestiegen und haben die auf dem Weg zur nächsten Haltestelle erstmal vertrennt in der Bahn. Und hat keiner was gemacht. Das war schon nicht lustig. Unsere alltäglichen Probleme waren, uns mit den Nazis auf der Straße auseinanderzusetzen, die wir als eher stumpfsinnig und dumm empfunden haben, aber von denen keine politische Gefahr in dem Land ausging. Rechtsradikalismus hat meiner Ansicht nach immer was damit zu tun, mit sozialer Schieflage, mit, dass die Leute ein Feindbild suchen oder einen Schuldigen suchen dafür, dass es ihnen eben nicht gut geht. Und dann merken wir doch, wie das alles funktioniert. Die Kassen der Arbeitslosenversicherung 9,2. Die gesetzlich vorgeschriebene Schwankungsreserve von einer Monatsausgabe. Aber das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ihre Koalition handelt nicht nach der Staatsräson. Aber nicht in dieser Legislaturperiode. Gehen Sie nicht so läppig an diese Fragen heran. Aufgrund der weiter schwachen Einschätzung. 1,8 Milliarden dazu. Wir sind im Osten. Aber nicht in dieser Legislaturperiode. Move your ass! Und Hedonismus war das Schlagwort. Also feiern, nicht drüber nachdenken. Ich habe dann ganz oft an die 20er Jahre gedacht. In den 90ern war diese Techno-Bewegung, das hatte so eine Aufbruchstimmung, so dieses Love, Peace and Unity, ganz wichtig. Die Leute, die auf der Party waren, die waren eine Party-Kraut. Für mich war Techno eine krasse Drogenmusik. So, wenn es da jemanden von irgendwelchen Konsum nicht gut ging, dann wurde sich halt auch um den gekümmert. Dann ist man hingegangen und hat gesagt, hey, alles klar bei dir, geht's dir gut, muss man sich um dich kümmern, brauchst du was zu trinken. Man hat gerne was zu trinken abgegeben, man hat halt mit den Leuten alles geteilt, damit alle zusammen Spaß haben. Die sind doof, die sind scheiße, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die nehmen Drogen und hören elektronische Musik, ganz schrecklich. Eine Ecstasy-Tablette hast du so 30, 40 D-Mark bezahlt. Ist natürlich auch eine Frage davon, wie viel du abgenommen hast. Hast du mehr abgenommen, ist natürlich der Preis gesunken. Viele halten Ecstasy für ungefährlich, aber immer mehr und immer öfter sterben daran Jugendliche. Vorgestern erst in Baden-Baden ein 19-Jähriger. Die 68er-Generation ist eine Generation, auf die ich auch immer stoße. In meiner Generation stößt man pausenlos auf 68er-Veteranen, die dann immer unserer Generation erzählen, ja, das kennen wir schon, das haben wir schon, ja, ja, das haben wir damals auch gemacht, ich war auch dabei, ich habe mit dem Rudi zusammen, ich habe mit dem Rainer Langhans, ich habe mit dem Teufel und so weiter, ja, ja, das kenne ich und so, nicht? Und wenn ihnen gar nichts mehr einfällt, dann reden sie von Surrealismus oder Dadaismus und alles andere ist, also ist praktisch alles besetzt. Die gesellschaftliche Krise hat die Jugend erreicht. So lautet das Fazit der kürzlich vorgelegten 12. Shell-Studie über die Jugend. Befragt nach ihrem größten Problem, nannten die meisten Jugendlichen folgerichtig die Arbeitslosigkeit an erster Stelle. Ja, meine Generation hatte wenig Perspektive, was Zukunft und Job angeht. Aber ich weiß auch, dass damals mit 15 schon für mich relativ klar war, weil ich ja viel mich in so einem Jugendhilfekontext bewegt habe, dass ich eigentlich in dem Bereich arbeiten möchte. Und zwar, weil die Sozialarbeiterin damals, glaube ich, total mit uns überfordert war. Ja. Das war dann so ein Punkt. Ich habe nämlich auch gleich nach der Lehre auch mein Abitur nachgemacht. Ich habe meine Ausbildung beendet, so 92. Dann habe ich ein bisschen ein halbes Jahr in der Luft gehangen und dann habe ich, glaube ich, Zivildienst gemacht. Und dann habe ich noch eine Ausbildung versucht als Krankenpfleger, die ich allerdings dann abgebrochen habe. Und dann habe ich angefangen, mich durchs Leben durchzuschlagen. Unter anderem als Zimmerer oder als Zimmerergehilfe, besser gesagt. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und als ich dann herausgefunden habe, dass man auch Kunst studieren kann, sowas wie Sounddesign oder Filme machen, da ist mir erst ein Licht aufgegangen, dass ich mir was mit meinem Leben anfangen kann. Ungefähr 1,5 Millionen Jugendliche und Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren erhalten entweder erst gar keine Ausbildung oder anschließend keinen Arbeitsplatz. Ihr lieben 68er, danke für alles. Ihr dürft gehen. Aber bitte ruft uns. Aber bitte ruft uns. Aber bitte ruft uns nicht an. Durch die Massenarbeitslosigkeit haben wir gelernt, dass wir flexibel sein müssen, dass man sich halt nicht auf einen Job festlegen kann sein ganzes Leben. Diese Generation Praktikum fing einfach an. Das ging da los, dass man Jobs ohne Ende gekriegt hat, für die man nicht bezahlt wurde. Es war schon die Angst da, keinen Job zu kriegen später. Zieh dich hoch an den tollen Typen, die du kennst. Es macht Spaß, der Verlierer zu sein und zu heucheln. Sieh hier, ist sowas von gelangweilt, so selbstsicher. Und alles, was ich rausbringe, ist ordinäres Gerede. Das, was wir sind, wie wir sind, so wollen wir auch bleiben. Bis zum Schluss. Total toll. Und dann haben wir das hoch und runter gehört. Sind über den Schulhof gesprungen mit unseren Walkmans und haben da Headbanging zu Nirvana gemacht. Dem hast du es angehört, dass er es ernst gemeint hat. Und ja, das so fand ich ganz großartig. Und alle haben uns so ein bisschen schief angeguckt, weil keiner kannte Nirvana und alle fanden die Musik schrecklich. Und uns hat das total erfüllt. Good sister. Grunge war vielleicht eine weichgespülte Variante des Punk. Also das New Future, weichgespült. Eigentlich nicht. Es kommt natürlich auf die Band an. Dreckige, melodische Gitarren. Drückte vielleicht auch so ein Lebensgefühl aus, was wir damals hatten. So was, so eine ungewisse Zukunft, vielleicht auch so ein gewisser Pessimismus. So eine Melancholie, die in dem Grunge mehr zum Ausdruck kommt als im Punk. Der Punk ist ja doch mehr auch so ein Ablassen von Energie. Von angestauter Aggression. Das hat der Grunge auch, aber der Grunge ist noch so ein bisschen nachdenklicher und so ein bisschen vielleicht romantischer. Ist das deins? Das ist nicht meins, das ist deins. Meins? Nein. Dann ist es seins. Nein, das ist deins. Das ist jetzt meins. Deins? Nein, das ist seins. Nein, deins. Wir kommen um. Ist das jetzt deins? Nein, seins. Uns zu beschweren. Die ersten Handys waren auch eher sowas für, also dadurch, dass sie so teuer waren, waren die ja eher was für Snobs. Also ich hatte so ein Scroll, wo man mich anrufen konnte und dann konnte ich die Telefonnummer sehen, so ein Pieper. Es gab da ganz bestimmte Arten, sich mit einem Pieper zu bewegen und wie man den Pieper von der Hüfte nimmt und den sich dann anguckt. Man musste den Pieper so von der Hüfte nehmen, dass Leute, die in deiner Nähe waren, gesehen haben, dass du jetzt irgendwas Wichtiges zu tun hast. Und dann hat man so auf die Nummer, auf den Pieper geguckt. Falls jemand nicht bemerkt hat, dass du gerade deinen Pieper von der Hüfte nimmst, dann weiß er auf jeden Fall jetzt, dass du gerade einen Anruf bekommen hast. Und mein erstes Handy war, glaube ich, die Nokia-Banane. Ach so, dieses große Ding, ja. Die Nokia-Banane, das war so ein Handy, das so leicht gekrümmt war. Und das konnte man rausziehen. Und dann war es halt so groß wie eine Banane und auch gekrümmt. Ich hatte ein Handy, wie hieß denn das damals? So ein E-Netz-Teil, so ein riesiger Kasten, wo ich dann rausgefahren bin an den See und Leute angerufen habe und gesagt habe, weißt du, wo ich gerade bin? Nee, wo bist denn du gerade? Ich sitze am See. Hä? Wie geht denn das? Abgelehnt ohne Ende. Handy wollte ich nie haben. Das Schnickschnack, den man nicht braucht und den man auch nicht will. Und es gab rechtsradikale Skinheads, linksradikale Skinheads und dann gab es Punker, die sich als Punker geoutet haben. Dann gab es Punker, die nur im Geiste Punker waren. Und ich gehörte mehr zu diesen ganz schrecklichen Assel-Punks. Ich habe Punk früher nicht verstanden. Es gab schon so die Edel-Punks und Oil-Punks und so. Also Skins und Punks, die hängen ja zusammen. Und bei Assel-Punks war halt eigentlich wirklich diese Grundaussage war, also diese zu Sozialschmarotzer sein. Punk war für mich immer zu dreckig oder zu wild. Also ihr müsst mir Geld geben. Ist mir egal, ob ihr arbeitet oder nicht, ich werde es bestimmt nicht tun. Zu Anfang waren für mich Skinheads auch alles Nazis. Es gab schon gute und böse Skins. Da habe ich dann ziemlich schnell gelernt, dass einer, der eine Glatze hat und Stiefel an hat, nicht gleich ein Nazi ist. Hauptbeschäftigung war Saufen, und zwar extrem. Ich erinnere mich an die Pfarrstraße. Sie haben bestimmt gekifft. Die besetzten Häuser in der Pfarrstraße war es, glaube ich, eine Seite waren die Linken und die andere Seite waren die rechten Skins. Viel Saufen, viel Grölen. Und da gab es schon sehr viele Auseinandersetzungen. Ich denke, die Leute, mit denen ich wirklich viel zu tun hatte, mit denen ich auch gut ausgekommen sind, waren auf jeden Fall nicht rechts. Und es war auch immer schwierig, damit umzugehen. Ich glaube, dass man damals schon damit gespielt hat, mit diesem Äußeren. Also ich kann mich daran erinnern, wir sind mal als Gruppe in eine Straßenbahn eingestiegen. Wir waren so 8 Leute, woraufhin wirklich alle, die vorne saßen, nach hinten geflüchtet sind. Das ist natürlich ein tolles Gefühl für einen Jugendlichen, also so diese Macht haben. Es gibt Spieler wie 2 oder 3, die diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Met, oder gespielt Basler oder gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als das Spiel. Wissen Sie, warum die Italiener Meisterschaft kaufen nicht diese Spieler? Weil wir haben gesehen, viele Male ist um ein Spiel. Strunz ist 2 Jahre hier, hat gespielt sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt Strunz? Was man will, das muss man wählen. Was ich will? Ich will, dass unsere soziale Sicherheit erhalten bleibt. Rentenversicherung, Erziehungsgeld und jetzt die Pflegeversicherung. Alle großen sozialen Leistungen hat doch die CDU beschlossen. Was man will, das muss man wählen. Ich hatte immer ein Problem mit Parteien. Ja, damals war für mich so die politische Richtung, was meine Mutter gut fand, und es waren hauptsächlich die Grünen. Eigentlich konnte man nur noch gegen alles sein. Nicht die Jugend ist politikverdrossen, sondern im Gegenteil. Die Jugendlichen glauben, dass die Politik jugendverdrossen ist. Naja, Kohl war ja ein richtiges Feindbild für uns, ne? Birne. Birne haben wir ja abgelehnt. Thomas Helmer nach vorne, Kopfballvorlage für Bierhoff in den tschechischen Strafraum. Klinsmann mit der Flankenmöglichkeit auf Bierhoff. Der nimmt den Ball an, steht aber mit dem Rücken zum Tor, dreht sich, schießt, abgefälscht, Tor! Tor! Ist Europameister! Das Golden Goal in der 95. Minute durch Oliver Bierhoff ist perfekt! Die Mannschaft hat eine gewaltige Anstrengung gebracht. Wenn Sie mal sehen, wie viele doch mit Verletzungen ins Endspiel gegangen sind. Wenn Sie aus einem Land kommen, wo manch einer, der einen Husten hat, sich sofort krank meldet. Die sind stehen geblieben. Die haben nicht darüber überlegt, wie können ich mich aus der Sache wegdrücken, sondern ein Mannschaftsgeist, Kampfmut bewiesen, tolle Tugenden. Danke, Helmut, es reicht. So, da hat Oskar Lafontaine schon das Zeichen gegeben, ab ans Mikrofon. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, nach 16 Jahren ist heute die Ära Helmut Kohl zu Ende gegangen. Da gab es eine Hoffnung, die aber relativ schnell enttäuscht wurde. Wacht auf, verdammt in dieser Erde, die stets man auch zum Hunger zwingt. Der Grund meines Rücktritts ist das schlechte Mannschaftsspiel, das wir in den letzten Monaten geboten haben. Wenn die Mannschaft nicht mehr gut zusammenspielt, muss man eine neue Mannschaftsaufstellung suchen. Dazu ist mein Schritt die Voraussetzung gewesen. Die neue Mannschaftsaufstellung ist bekannt. Ich wünsche der neuen Mannschaft mit Gerhard Schröder Erfolg bei ihrer Arbeit. Und eines soll sie nicht vergessen. Das Herz wird noch nicht an der Börse gehandelt, aber es hat einen Standort. Es schlägt links. Man sieht ihn um die Kirche schleichen. Seit einem Jahr ist er allein. Die Trauer nahm ihm alle Sinne. schläft jede Nacht bei ihrem Stein. Juni 1992. Protestfete im Knackclub Greifswalder Straße und eine fast menschenleere Sendebaracke von DT64. Zwei Orte, ein Ereignis. Der Jugendsender DT64 wird in der Nacht zum 1. Juli endgültig von seiner UKW-Frequenz verbannt. Alte Feindschaft. Ich denke da jetzt immer noch eine echte Grenze irgendwie zwischen den Ost und den West, was auch immer. Also gerade in diesen Subkulturen, irgendwie vermischt sich das nicht so richtig. Ich hatte halt nicht viel mit Jugendlichen aus dem Osten zu tun, es sei denn, sie kamen zum Hip-Hop-Club und haben mich kennengelernt. Das ist, ja, warum habe ich nicht mehr Leute aus dem Osten kennengelernt? Das war Küssen verboten Tour 92 oder 93, wann war das? Lange Tour mit 60 Konzerten. Und eines Abends waren wir dann eben wieder auf eine Bühne gegangen und ich habe die Leute begrüßt. Hey, schön hier, wir freuen uns heute in Hannover zu sein. Wir waren aber in Braunschweig. Junge Ostdeutsche werden früher erwachsen als ihre westdeutschen Altersgenossen. Zu diesem Ergebnis kommt die 11. Shell-Studie, die am Mittag in Berlin vorgestellt wurde. Die Frage nach den Unterschieden zwischen Osten und Westen kriegen wir ja immer wieder gestellt. Und ich glaube, dass das doch von meiner Seite aus sehr einfach zu sagen ist, dass es diese Unterschiede so im Publikum aus unserer Wahrnehmung gar nicht gegeben hat. Für mich so unter Freunden oder so gab es keine Ossis und Wessis, sondern beim Studium war es einfach so, das war die Gesine und das war der Dünay und die Yvonne. Das spielte keine Rolle. Also ich denke, dass es auf jeden Fall so war, dass uns damals der Fakt, dass wir aus dem Osten waren, durchaus geholfen hat. Dass viele Journalisten, für die war das ein gefundenes Fressen, die konnten sagen, hey, guckt mal hier, die Ossis, wenn die sich ein bisschen Mühe geben, es geht doch, funktioniert doch. Und die Leute im Osten haben gesagt, unsere Jungs. Ja, und los geht's zu 2 Stunden Dopeats hier auf DT64. Ihr hört eine updated Hip-Hop-Transmission auf Astra 1B. Ja, spreading the dopest beats all over Europe. Und natürlich auf 1044 Kilohertz. Man kam unglaublich schnell in Kontakt mit Leuten aus dem Westteil der Stadt. Viel schneller als mit Leuten aus dem Ostteil. Weil die Ossis klucken immer in so Klicken zusammen. Und da kommt man ganz schwer rein. Und wenn man erstmal drin ist, dann lassen die ja nicht wieder los. Aber die Westberliner, hatte ich damals den Eindruck, pflegen eher so oberflächlichere Beziehungen, die aber auch schneller zustande kommen. Und dadurch konnte man sehr viele Leute ganz schnell kennenlernen, aber die Beziehungen haben sich dann oftmals nicht entwickelt. Ich habe schon hauptsächlich mit meinen Homies, also mit meinen Leuten aus meiner Stadt gehangen. Das wurde immer gesagt, die Ostdeutschen sind solidarischer. Das fand ich jetzt überhaupt nicht. Also ich habe eigentlich so für mich so manchmal sogar die Beobachtung gemacht, dass auch nur manche eigentlich karrieregeiler waren. Also Anfang und Mitte der 90er Jahre war einfach die beste Zeit des Hip-Hop überhaupt. Ich war immer in der Hip-Hop-Kultur, ich weiß auch nicht wie, es war einfach automatisch, dass ich Hip-Hop-Kultur war und das war irgendwie ein Lebensgefühl, diese Musik, die damals rauskam. Yo, check this out, man. Okay, talk to me about the future of Public Enemy. Hip-Hop an sich hat nichts mit Gewalt zu tun, weil es eine Kunstform ist. Aber Hip-Hop ist auch eine Straßenkultur und deshalb viele, die zum Hip-Hop kommen, kommen von der Straße. Auf der Straße gibt es auch viele, die in der Gewalt sich wiederfinden und das dann auch wiedergeben in ihren Songs. Und es ist indirekt. Es hat indirekt was mit Gewalt zu tun, aber nicht direkt, würde ich sagen. This is dedicated to the niggas that was down from day one. Welcome to the aftermath. Like we always do about Welcome this to time. The aftermath. The aftermath. A second growth. We're here. Watch yourself, keep the blow up. From state to state, we touch your zone no matter what sign you throw up. Solange die Hip-Hop-Musik englischsprachig war, habe ich sie im Radio gehört, aber ich habe sie mir nicht gekauft, um sie zu hören. Und dann wurde der Hip-Hop-Rap deutscher und damit auch für mich interessanter. Da habe ich mich mit den Kumpels im Zimmer eingeschlossen. Wir haben das Lied Pain angemacht, haben einen Joint angemacht. Und wenn irgendeiner während dem Lied geredet hat, haben wir beides ausgemacht, Musik und Joint. Der Typ ist rausgeflogen. Dann haben wir das Lied nochmal von vorne angemacht. Und diesen Moment nochmal neu erlebt. Das Lied Pain war damals für uns unsere Religion. Ich habe relativ früh begriffen, dass es nicht irgendwie gute Musikrichtungen gibt, sondern dass es in jeder Musikrichtung gute Sachen gibt. Ansonsten waren alle anderen Jugendkulturen oder viele der anderen Jugendkulturen, unter anderem auch Hip-Hop, einfach eher Feindbilder. Und ab Mitte der 90er, sagt die ganze Hip-Hop-Welt, ging es mit dem Hip-Hop abwärts, mit der Bling-Bling-Era. Da ging es im Hip-Hop nicht mehr darum, um das Lebensgefühl auf der Straße, da ging es nicht mehr um die Geschichten, die im Leben passieren und die da im Rap erzählt werden, sondern es ging dann um das Geld und um die Frauen und um die Hintern und die Ärsche. Und es ging da einfach nicht mehr um das Leben, sondern es ging dann darum, was stelle ich mit meinem Geld an und wie schmeiße ich es aus dem Fenster. Hier geht es jetzt los mit den Bildern. Wir sind froh, dass das nicht fertig, weil das ein bisschen zu heikel war. Hier geht's weiter, die nächsten Pieces gleich wieder. Ich war nicht gut darin und hab sein lassen. Hab gesagt, ey, ich kann rappen. Jemand, der Graffitis malen kann, soll Graffitis malen. Und das ist nichts für mich. Tätowieren ist in. In der Musikerszene von Heavy Metal bis Techno, überall bieten Tattoo-Studios ihre Dienste an. Dort werden Tattoo-Magazine und Fotobände gewälzt, Motive ausgewählt und Bilder in Menschenhaut gestochen. Der Trend geht zu großen Motiven nach japanischem Vorbild. Meine ersten waren so ein Dämon und dann irgend so merkwürdig selbst entworfen mit ein Tribal, war damals ja noch eins in. Tätowierung wollte ich immer haben, aber hab mir noch keine gemacht. Ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, was ich für ein Tattoo haben könnte. Also tätowiert sein war toll und tätowierte Männer waren auch toll. Ja. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Tätowierte Frauen waren, glaube ich, nicht so toll. Da war ich weitsichtig genug zu denken, das willst du vielleicht mit 40 nicht mehr haben. Ich habe ja erst mit 17 angefangen, aber jetzt kenne ich Skinhead-Motive oder so. Es ging ja ganz eindeutig darum, zu sagen, ich bin anders und werde auch für immer anders bleiben. Also das war eine ganz wichtige Aussage. So ein bisschen so Selbststigmatisierung, aber auch mit so einem tollen Stolz. Ein Ring durch die Brustwarze, was muss ich dafür bezahlen? Na, so was war ich nicht. Piercings habe ich 3. 2 im linken Ohr und 1 im rechten. Hatte ich immer als Punk natürlich ganz, oh Gott, also mit Sicherheitsnadeln permanent irgendwo selber durchgemacht oder mit so einem Steckern betrunken auf der Warenburg. Ich habe ein Piercing, ja. Aber ich finde es unpraktisch, also im Gesicht zum Beispiel. Nach jeder enttäuschten Liebe einen neuen Ohrring oder ein neues Ohrloch. Ich hatte auch mal 12 Ohrringe hier drin und auch überall irgendwas. Habe ich natürlich selbst gestochen. Das war dann bei Skinhead, habe ich die, glaube ich, rausgenommen. Das hat nicht gepasst dazu. 5 und 6 oder so. Tja. Jeans, Kapuzenpullover, Sonnenbrille, fertig. Ich habe meine Klamotten am liebsten in Secondhand-Läden gekauft, so in der Garage, kauf's im Kilo. 25 Mark das Kilo, glaube ich. Wir hatten niemals irgendwie einen Imageberater oder sowas. Das können böse Zungen sagen, ja, hat man auch gemerkt. Und da habe ich dann meine Vorliebe für Synthetikhemden aus den 50er, 60er Jahren entdeckt. Jacken waren ganz wichtig. Was ich jetzt noch trage. Sportjacken, hauptsächlich von Teams, war sehr populär. Die sind schön leicht. und ja, wiegen 100 Gramm oder so und dementsprechend bunt und billig. Wir hatten schräge Leggings an, wir hatten irgendwie ganz komische Klamotten an. Amerikanische Footballteams, Basketballteams, Baseballteams. Wir wollten anders sein. Diese Jacken waren extrem populär. Und das war natürlich durchaus gewagt. Und da durfte man eigentlich auch nicht zweimal hintereinander die gleiche anhaben in der Schule. Alles musste in Übergröße sein. Übergröße, weite Klamotten, runterhängen lassen, lässig aussehen. Naja, irgendwann in den 90ern ging es dann los mit so Camouflage-Klamotten, also Tarnhosen, Tarnjacken. Mütze, rückwärts, schief. Jeans, Turnschuhe, also Magenklamotten halt. Angezogen, irgendwie außerhalb der Norm. Ich habe relativ verschlissene Sachen angehabt, um auch zum Ausdruck zu bringen, dass mir Kleidung nicht so wichtig ist. Man hat auf jeden Fall immer eine Boxershorts angehabt. Wir haben dann Levi's-Hosen getragen, aber eben nicht die richtigen, sondern die aus der zweiten Wahl, wo das Schild abgeschnitten war. Über der Boxershorts eine normale Shorts und über diese Shorts kamen dann die Hosen. Und die wurde so lange getragen, bis sie Löcher hatte und zerrissen ist und dann habe ich mir neue Jeans gekauft. Zweite Wahl. Das also praktisch, wenn jetzt die Hose in den Kniekehlen hing, dass jetzt nicht die Unterhose schon raushing, sondern dass halt da noch eine Hose war. Alle hatten schwarze Lederjacken, ich hatte natürlich eine graue Lederjacke. Ich glaube, die habe ich in Amsterdam gekauft. Und die war auch sehr billig. Die sah auch, ehrlich gesagt, die hatte halt keinen Stil. Es war, also der Stil war eigentlich kein Stil zu haben. Hyper, hyper! Knapp und steht für Liebe, Respekt, Toleranz, hyper, hyper. Spaß, für Friede, Freude, Eierkuchen! So beautiful to see your hands in the air! Put your hands in the air! Das war herrlich. Da waren super viele interessante Leute, interessante Outfits, ja, dieses nett miteinander umgehen, zusammen abfeiern. Einfach eine Demonstration für Liebe und Musik war es. Ja, waren viele nackte Menschen. Das war super. Es hat Spaß gemacht. Es war auch ein schöner Sommertag. Die Leute waren bunt angezogen, hatten bunte Haare, haben sich gefreut. Wenn man in der Masse ist, ist Techno auch mitreißend. Ich war auf der Love Parade erst, als ich schon ein riesen Mega-Event war, um mal so ein bisschen die Love Parade Luft zu schnuppern. Und das hat mich eher davon abgehalten, da nochmal hinzugehen. Keep the vibes! Wow. So. Die Love Parade hat mich wirklich nie gekickt. Wir waren eh mal da, wir sind auch relativ schnell empört gegangen. Nee, das war was, was man einfach, also was ich zumindest, und die anderen auch, abgelehnt haben. Ganz doll abgelehnt. Ich war dann auch auf einer Mal, wo dann schon eine Million da war. Das fand ich dann nur noch furchtbar. Das war dann gruselig. Da war das auch schon so kommerzialisiert. Da haben auch schon viele Firmen da reingedrängt und ihre eigenen Wagen gemacht. Und da war nicht mehr diese ursprüngliche Flavor am Start. Das war dann irgendwie verfälscht. Auch in diesem Jahr hängt am Tag nach der Supersause beißender Uringestank über dem gesamten Tiergarten. Polizei und Berliner Stadtreinigung setzen Wasserwerfer ein. Die Wasserschauer sollen die Natur retten, den Boden reinigen. Heute jedoch breitete sich die Nachricht von der Gratiserfrischung schneller als ein Lauffeuer aus. Plötzlich waren sie wieder da, die Raver. Dankbar für die Dusche umsonst und draußen. This is my church. God is alte DJ. Wir sind die Spaßgeneration? Ich glaube schon, dass die 90er Jahre irgendwie auch oberflächlich waren. Oder liege ich da falsch? Ich würde eher sagen nicht. Also ehrlich. Obwohl, für mich eher nicht. Aber für das Gros der Masse vielleicht auch schon. Was gibt's Schöneres, als Spaß zu haben? Naja, wir haben uns schon ziemlich viel Spaß gemacht. Aber wir haben uns auch für Politik interessiert. Also ich habe das auch als Spaßgeneration gesehen. Hatten wir schon auch eine Meinung dazu. Ich glaube, ich habe ein Bild, was damit gemeint ist, mit diesem Begriff Spaßgeneration. Aber ich hätte mich dadurch irgendwie nicht angesprochen gefühlt durch den Begriff. Dass es da eine Generation gibt, die völlig frei von äußeren Beschränkungen groß wird, denen keine Vorschriften gemacht werden von der älteren Generation und die keine Moralvorstellungen erfüllen müssen, sondern die einfach sich so geben können und ausleben können, wie sie sind. Das verstehe ich unter Spaßgeneration. Das ist aber nichts Negatives. God is a DJ. Als wir das erste Mal wirklich die großen Hallen gespielt haben und als wir das erste Mal, ich glaube, das war Deutschlandhalle in Berlin, die wir zweimal hintereinander ausverkauft hatten. Und wir waren hinter der Bühne in dieser riesigen Halle, du kommst aus den Katakomben raus und kommst dann eben hinter die Bühne, die da aufgebaut ist und siehst eigentlich nichts, siehst nur Backstage, die ganzen Kisten und die Bühne von hinten und hörst eben dieses Brodeln der 10.000 Leute. Und dann geht irgendwann das Licht aus und es geht ein Kreischen los, wo ich noch genau weiß, dass das unglaublich war, dass das eine Gänsehaut war, die ich nicht vergesse. Und das Schräge an der ganzen Sache ist, dass am nächsten Abend die Situation genauso war und dass die Gänsehaut aber eben nicht genauso war. Der letzte Schrei. Es war immer ein Thema, dass wir gesagt haben, hey, wir dürfen jetzt gar nicht abheben, wir müssen irgendwie cool bleiben und dürfen das alles nicht so ernst nehmen. Das kann man sich theoretisch alles vornehmen, aber trotzdem bin ich mir sicher, dass wir damals alle in irgendeiner Weise an der Uhr gedreht haben. Also es macht irgendwas mit dir, wenn sowas mit dir passiert. Funny how secrets travel on. Spaß statt Zukunft. I start to believe if I were to bleed. In sky the man changes his hands held high. Also ich weiß, dass die 90er für mich ganz wichtig waren. Man ist so aufgebrochen, man hat was Eigenes gefunden, eine eigene Identität gehabt, viel selbst gemacht, selbstbestimmt. Ich mache Musik noch, ich drücke mich aus in meiner Musik, ich schreibe Texte, gib mir die Gelegenheit, meine Meinung zu sagen, gib mir die Gelegenheit zu erzählen, was ich gerade durchmache, wer ich vielleicht damals war, welche Fehler ich gemacht habe. Es gibt mir einfach, das ist sozusagen, kann man sagen, meine Welt. Leg dich nicht fest. Also ich finde, das prägt so meine Generation, dass sich keiner so richtig auf irgendwas festlegt, auf keine politische Meinung, auf keinen Job, auf keine Partnerschaft. Die Generation, die kein eigenes Gesicht hat, oder wie? Die 90er Jahre haben mich dahingehend geprägt, dass ich ganz sicher bin, dass man Dinge ständig verändern muss, um sich selber treu zu bleiben und auch die Möglichkeit hat, Dinge ständig zu verändern. Und dass man sich niemals in Dinge ergeben braucht und sich damit abfinden muss, dass Dinge so sind. Ich glaube, meine Generation hatte keine Vision. Es war einfach die Zeit nach der Vision. Jugendkultur im Deutschland der 90er Jahre. Feature von Meinert Stark. Mit Chris, Hanna, Linda und Moritz aus Berlin, Oliver aus Schwerin sowie Sebastian Krumbiegel von den Prinzen. Ton Bernd Bechtold, Benke Decker, Sabine Gorni. Regieassistenz Roman Neumann. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Dieter Joost. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Deutschlandfunk 2011.